العتيق. ده بس تناخدم بروفيتن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده بروفيت صلى الله عليه وسلم ننتهين الصديق. وده بعد خليف ناخد انزم بروفيتن صلى الله عليه وآله وسلم. Ein Mann, der den Islam sofort angenommen hat. In Jahiliyyah hatte er keinen Alkohol getrunken und wollte keine abscheulichen Taten tun. Abu Bakr, der tapferste von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sein Vermögen und seine Zeit und alles, was er tun konnte, für diese Da'wa, für den Islam geopfert hat. Radwanullahi alayhi. Der Prophet hat ihn am meisten geliebt und gemocht. Der wurde gefragt, wen liebst du von den Frauen am meisten, von deinen Ehefrauen? Er sagte Aisha. Da sagte man ihm, o Prophet, wen liebst du dann von den Männern? Der hat gesagt, ihren Vater. Das bedeutet Abu Bakr as-Siddiq. Er hat sehr gut gesprochen, als er sprach, Radwanullah alayhi. Und er war schlau. Und er war eine Person, die mit den Propheten immer war und die auf der rechten Seite vom Propheten Muhammad s.a.w. war. Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib sagte, ich habe meinen Vater gesagt, ich habe meinen Vater gefragt, ihm gesagt, wer ist der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, Abu Bakr. Dann sagte ich ihm, dann, er sagte, Umar. Dann habe ich sozusagen Sorge getragen, dass ich ihn nach dem dritten fragen würde, und er sagt Uthman. Deshalb sagte ich ihm, und du? Das wird da sein Vater Ali ibn Abi Talib. Er sagt, ich bin ein Mann von den Muslimen. Abu Bakr radhiyallahu alayhi, der sein ganzes Vermögen für den Islam geopfert hat und gespendet hat. Der Prophet sagte, als ich jeden zum Islam gerufen habe, hat er sozusagen Wenn und Aber gezeigt, außer Abu Bakr. Er hat den Islam sofort angenommen. Jibril alayhi salam kam zum Propheten und er sagte ihm, der Beste in deiner Nation nach dir ist Abu Bakr, radwanullah alayhi. Aisha wurde gefragt, wen hat der Prophet Muhammad s.a.w. am meisten geliebt? Dann hat sie gesagt, Abu Bakr, radwanullah alayhi. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Barmherzigste in meiner Nation ist Abu Bakr. Das ist bei At-Tirmidhi und Ahmed, diese Überlieferung. Der Barmherzigste in meiner Nation ist Abu Bakr. Und der sich an den Islam richtig befestigt hält, ist Umar. Und derjenige mit Schamgefühl ist Uthman. Und Muaz kann das Halal und Haram am besten. Und Zaid ibn Thabit kann die Erbrechturteile am besten. Ubay kann am besten den Koran lesen. Und Abu Bakr ist mein treu Schatzmeister, Abu Ubaidah radwanullah alayhi. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg von diesen Leuten befestigen, von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah hat sie im Koran gelobt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie gelobt. Abu Bakr radwanullah alaihi war der Beste. Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt bezüglich Abu Bakr. In Surat al-Tawba, die Sura 9, die Ayah 40. Thani athnain, idh huma fil ghari, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allah ma'ana, fa anzal Allahu sakinatahu alayhi. Mit Konsens der Muslime ist derjenige, der hier gemeint wurde, Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi. Zwei Leute, die waren in der Berghöhle. Er sagt zu seinem Partner, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Ruhe, hat ihm Ruhe gegeben. Wenn ihr ihm nicht helft, so wisst, dass Allah ihm damals half, als die Ungläubigen ihn vertrieben haben, wie sie die beide in der Höhle waren. Und er zu seinem Begleiter sagte, sei nicht traurig, denn Allah ist mit uns. Da ließ Allah seinen Frieden auf ihn herab und stärkte ihn. Das heißt, Abu Bakr war derjenige mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sakina kam auf Abu Bakr radhiyallahu alaihi. Und auch barakallahu fikum in Surat al-Layl, die Ayah 4. In Surat al-Layl, Entschuldigung, die Ayah 17. Die Ayah 17. In Surat al-Layl, die Ayah 17. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Des Abu Bakr, Radwanullahi alayhi. Der Gottesfürchtige wird verschont bleiben von der Strafe, von der Hölle. Verschont von ihm wird derjenige sein, der gottesfürchtig ist. Und das war Abu Bakr, Radwanullahi alayhi. Aisha Radwanullahi alayha sagte, Abu Bakr hat niemals, wenn er geschworen hat, hat niemals das abgebrochen, bis Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah herabgesandt hat, bezüglich, wenn man geschworen hat, dass man das bricht und etwas anderes macht. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ In Surat Ali Imran, die Ayah 159. 159. Ibn Abbas sagte, dass es bezüglich Abu Bakr und Umar. Abu Bakr und Umar. In Surat Ar-Rahman, die Ayah 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ In Surat Ar-Rahman. Barakallahu fikum. Die Ayah 46. Und wer das fürchtet, wenn er vor seinem Schöpfer steht, bekommt zwei Gärten. Und dem aber, der sich vor der Gegenwart seines Herrn fürchtet, werden zwei Gärten zuteil sein. Ibn Abi Hatim sagte, das ist Abu Bakr auch. Unter anderem ist auch Abu Bakr. Barakallahu fikum. Ibn Asakir hat überliefert, dass die Ayah in Surat Al-Hijr, in Surah 15, die Ayah 47, als er sagte, Allah, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ سورة الحجر سورة 15 دي آية 47 und wir wollen hinwegnehmen, was an Groll in ihren Herzen sein mag. Brüderlich sollen sie auf Ruhe sitzen, einander gegenüber sitzen. Und das sind Abu Bakr und Umar und Ali und andere von Sahaba, barakallahu fikum. Viele Ayat im Koran sind auch bezüglich Abu Bakr, damit das bestätigt wird, dass, barakallahu fikum, Abu Bakr, Ridwanullah alayhi, sozusagen das verdient, weil er alles für diese Religion gemacht hat, As-Siddiq. Man kann viel, noch viel erzählen, was diesbezüglich ist, bezüglich Abu Bakr, barakallahu fikum. Und da könnte man die Frage stellen, warum lernen wir sowas? Natürlich, wir lernen, damit wir erstmal, damit wir die Sahaba mehr lieben, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil diese Leute Vorbild für uns sind. Erstens. Zweitens, damit wir auch lernen, was das bedeutet, dass man für diese Religion treu ist und dass man für diese Religion opfert. Dazu, damit wir lernen, wer waren diese Leute um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich, wir haben mit Abu Bakr angefangen, weil er der Khalif ist, weil er sozusagen der Beste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und dann kommt Umar. Und die Gelehrten, als sie über Abu Bakr sprachen, die haben auch in vielen sozusagen Hadithen diese Zusammenverknüpfung oder die Verknüpfung zwischen Abu Bakr und Umar gestellt. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Der sagte, während ein Mann Schafe hütete, dann kam ein Wolf und er hat ein Schaf, der wollte das wegnehmen. Der Schäfer sagte ihm: Bring mir mein Schaf zurück, das gehört nicht dir. Der Wolf erwiderte, der hat ihm gesagt: Wer wird sie schützen, wenn der Löwe sie angreift und keiner will sie hüten? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und während ein Mann ein Kuh, es gibt eine Überlieferung, reitete oder etwas auf dem Kuh getragen hat. Die Kuh hat zu ihm gesprochen, sie sagte ihm: Ich bin nicht dafür erschaffen worden. Ich bin dafür erschaffen worden, dass ich sozusagen auf dem Land arbeite. Die Leute haben gesagt: Subhanallah, eine Kuh und redet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich, Abu Bakr und Umar glauben dran, dass das wahr ist. Und Abu Bakr und Umar waren nicht dabei. Abu Bakr und Umar waren nicht dabei. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Das heißt, Abu Bakr und Umar, die haben so starken Glauben, wenn etwas, als die Leute sozusagen das komisch fanden, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählte, und Abu Bakr und Umar waren nicht dabei. Trotzdem sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr und Umar glauben dran, und er hat sie gelobt in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, die sind gläubige Leute. Der Prophet sagte: Abu Bakr ist im Paradies, Umar ist im Paradies, Uthman ist im Paradies und so weiter. Barakallahu fikum. Auch es gibt sehr viele Überlieferungen, Barakallahu fikum, die sozusagen die für uns Beweise sind, dass Abu Bakr so großen Vorrang gehabt hat und er wird die Rangstufen im Paradies bekommen. Der Prophet sagte ihm: Abu Bakr, du wirst der Erste, der nach mir ins Paradies kommen wird. Subhanallah. Und der Prophet sagte ihm: Wenn ich jemanden als bester Freund nehmen würde, dann bist du das, Abu Bakr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen ist mein Khalil. Aber du bist, Abu Bakr, mein Bruder. Du bist mein Bruder. Der Prophet sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat mich zu euch gesandt. Und die meisten von euch haben gesagt: Du hast gelogen. Du hast nicht die Wahrheit gesagt. Außer Abu Bakr. Er sagte mir: Du hast die Wahrheit gesagt. Und er hat mir geholfen mit seiner Seele und mit seinem Vermögen. Lasst mir mein Gefährte, mein Sahibi, mein Freund in Ruhe. Das wird keiner darf von ihm schlecht reden oder über ihn schlecht reden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr bestätigt, hat ihm bestätigt, dass er reines Herzen hat und dass er kein Arroganz und kein Hochmut hat. Der Prophet sagte eines Tages: Wer sein Kleid oder wer sein Gewand hinter sich zieht, wird Allah zu ihm am letzten Tag nicht schauen, zu sagen mit Barmherzigkeit. Abu Bakr sagte: O Prophet, eine Hälfte von meinem Gewand rutscht. Ich ziehe das nach oben, aber das rutscht. Und das sehe ich hinter mir. Der sagte ihm: O Abu Bakr, du machst das nicht aus Hochmut. Du machst das nicht aus Hochmut. Du machst das nicht aus Arroganz. Subhanallah. Und wir haben voriges Mal das Hadith erzählt, dass Abu Bakr durch jede Tür oder durch jede Tür, die er will, ins Paradies kommen wird. Und dass er bestimmte Eigenschaften gehabt hat, und der Prophet sagte: Wer diese Eigenschaften an einem Tag hat, der wird ins Paradies kommen. Abu Bakr, barakallahu fikum, hat so sozusagen auch die Sahaba, die haben ihn gelobt. Al-Bukhari hat überliefert von Jabir radhiyallahu alayhi. Umar sagte: Abu Bakr ist unser Führer, ist unser sozusagen Leiter, unser Vorbild, radhiyallahu alayhi. Und Umar sagte, Umar, nicht der Prophet, Umar, radhiyallahu alayhi, sagte: Wenn man den Glauben von Abu Bakr wiegt und den Glauben von den Menschen auf dieser Erde wiegt, dann ist der Glaube von Abu Bakr schwerer. Das bedeutet, Abu Bakr hat so starken Glauben gehabt. Und Umar sagte: Ich wünsche mir, dass ich ein Haar in den Brusthaaren von Abu Bakr wäre, weil er so gut war, Ridwanullahi alayhi Abu Bakr. Das ist eine arabische Wortwendung, wenn man sagt, diese Person ist so gut, ich wünsche mir, dass ich nur einen Teil von ihm haben kann. Oder sozusagen, weil Abu Bakr so gut war, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als jemand nur schlecht Abu Bakr sprach oder Abu Bakr komisch anschaute, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war gekränkt. Und der hat sich sozusagen aufgeregt, salawatullahi wa salamu alayhi, weil die Leute oder weil jemand über Abu Bakr etwas gesagt hat. Barakallahu fikum. Az-Zuhri sagte, dass Anas sagte, Abu Bakr hat niemals Zweifel gehabt an Allah subhanahu wa ta'ala. Keine einzige Sekunde. Abu Bakr war der beste Redner zwischen den Händen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ali sagte, Ali ibn Abi Talib, passt auf, Ali ibn Abi Talib, sagte: Die Besten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sind Abu Bakr und Umar. Im Herzen eines Gläubigen könnten zwei Dinge niemals, dass man Abu Bakr und Umar hasst und dass man Abu Bakr und Umar liebt. Das heißt, im Herzen eines Gläubigen muss die Liebe zu Abu Bakr und Umar da sein. So sagte Ali, Ridwanullahi alayhi. Auch barakallahu fikum. Es gab sehr viele Hadithe, die beweisen, dass Abu Bakr der wahrhaftige Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und zwar, Al-Tirmidhi und Al-Hakim haben überliefert von Huzaifa, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Iqtadu billadhayni min ba'di Abi Bakr wa Umar. Nimmt die beiden nach mir als Vorbild, Abu Bakr und Umar. Nimm sie als Vorbild, Abu Bakr und Umar, die kommen nach mir. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, als er krank war, der hat gesagt, alle Türen zur Moschee müssen geschlossen werden, außer die Tür von Abu Bakr, der bleibt auf. Und das ist, barakallahu fikum, der Beweis, dass Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, der rechte Khalif nach dem Propheten, gerechte Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert von Jubair, dass er sagte, eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und sie fragte ihn, O Prophet, wenn ich komme, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihr, komm später, komm nochmal. Jetzt geh und komm nochmal. Dann sagt die, O Prophet, die Frau, O Prophet, wenn ich wiederkomme und ich finde dich nicht, wen soll ich fragen? Das heißt, sie sagte, wenn du stirbst, wen sie fragen sollte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du mich nicht findest, dann geh zu Abu Bakr. Dann geh zu Abu Bakr. Banu al-Mustaliq kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein arabischer Stamm, Banu al-Mustaliq. Die kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben ihm gesagt, O Prophet, wir geben dir jetzt sozusagen diese Almosen, was wir sammeln. Wenn wir aber kommen und wir finden dich nicht, das wird, wenn du stirbst, wem sollten wir das geben? Der hat ihnen gesagt, gib das Abu Bakr. Das heißt, alle Türen müssen zugeschlossen werden, außer von Abu Bakr. Wenn jemand kommt und der findet den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht, dann muss er zu Abu Bakr. Wenn die Leute ihre Almosen geben und Zakat geben, dann geben sie Abu Bakr. Subhanallah. Muslim hat von Aisha überliefert, dass Aisha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ruf mal Abu Bakr, dass er zu mir kommt und ruf mal dein Bruder, damit ich ihnen ein Buch schreibe. Nicht, dass einer kommt und der andere Wünsche äußert, als was tatsächlich ist. Und dann sagt einer, ich wäre besser oder ich wäre sozusagen geeigneter. Allah und die Gläubigen akzeptieren keinen außer Abu Bakr. Allah und die Gläubigen akzeptieren keinen außer Abu Bakr. سبحان الله. بس دي اكسبتيرن كاينن دي خليفه مخت اوس ابو بكر بارك الله فيك. Und Aisha wurde gefragt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen mit klaren Worten gesagt hat, hätte er mit klaren Worten gesagt, wer der Khalif nach ihm wäre, wen wirst du hier sagen? Da hat sie gesagt, Abu Bakr. Dann wurde sie gefragt, und wen dann? Da hat sie gesagt, Umar. Da hat sie gesagt, und wen dann? Da hat sie gesagt, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Als der Prophet Muhammad s.a.w. krank war, als der Prophet Muhammad s.a.w. krank war, er hat gesagt, sagt Abu Bakr, der soll als Imam machen, der soll das Gebet führen. Aisha kam zum Propheten und sagte ihm, O Prophet, Abu Bakr ist ein Mann, der so sensibel ist und er hat so ein gutes Herzen. Und wenn er das Gebet führt, der wird die ganze Zeit weinen und die Leute werden nicht verstehen. Der hat ihr gesagt, Aisha, sag Abu Bakr, der muss das Gebet führen. Dann hat sie ihm gesagt, O Prophet, Abu Bakr ist sozusagen sehr sensibel. Der wird die ganze Zeit weinen. Er sagt, Subhanallah, ihr seid sozusagen die Partner von Yusuf a.s. Der meint die Frauen, die ihre Hände geschnitten haben, als sie Yusuf a.s. sahen. Und Abu Bakr hat das Gebet geführt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. war am Leben. Und viele von Sahaba haben diese Überlieferung überliefert, barakallahu fikum. Hafsa und Aisha sagten, oh Prophet, Umar ist besser. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gehört, dass Umar beten wollte. Er sagte, nein, nein, nein. Allah und die Muslimin, die Muslime, akzeptieren keinen anderen außer Abu Bakr. Sagt Abu Bakr, er muss das Gebet führen. Die Gelehrten sagen in diesem Zusammenhang, dieses Hadith ist ein klarer Beweis, dass Abu Bakr der rechtgemäßigte Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, weil er das Gebet geführt hat. Weil alle Türen in die Moschee geschlossen worden sind. Und weil der Prophet sagte, Allah akzeptiert keinen außer Abu Bakr und die Muslime auch nicht. Und in diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass Abu Bakr der sozusagen Gelehrste zwischen den Sahaba war. Der hat das meiste Wissen und deshalb hat er das Gebet, Barakallahu fikum, geführt. Auch Barakallahu fikum, hier, das sind sozusagen klare Beweise von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Abu Bakr sozusagen Barakallahu fikum, der rechtmäßige Khalif ist nach dem Propheten Muhammad, rechtmäßige Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi وعلى آله وسلم ist. الشافعي sagte, die Leute waren im Konsens, in Übereinstimmung, dass der richtige Khalif nach dem Propheten Muhammad s.a.w. Abu Bakr ist. Keiner unter dem Himmel war besser als Abu Bakr als Khalif zu machen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das war Ijma'a, weil Ibn Mas'ud sagte, wenn die Muslime etwas als gut bezeichnen, dann ist das gut. Und er meinte, das ist Konsens. Also wenn die Sahaba etwas bestätigen als gut, dann ist das gut. Und wenn sie etwas als schlecht bestätigen, dann ist das schlecht. Der meint die Sahaba. Und die Sahaba haben alle sozusagen, Barakallahu fikum, die waren einverstanden, dass Abu Bakr as-Siddiq die Khilafa Das bedeutet, der Khalif nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und es gibt hier eine Geschichte diesbezüglich. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und zwar diese Geschichte ist bei Bukhari Muslim. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich werde jetzt die Geschichte nicht wörtlich von Al-Bukhari und Muslim nehmen, sondern ich werde allgemein erzählen, wie die Sache ist. Barakallahu fikum, wie die Sache war so in dieser Zeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Ali und Zubair und paar Leute, die waren dann in dem Haus von Fatima. Al-Ansar, die waren in Saqifat Bani Sa'ida. Das ist ein Platz, der hieß Saqifat Bani Sa'ida, so wie ein Haus. Die haben sich sozusagen gesammelt dort. Und die Leute aus Mekka, das bedeutet Al-Muhajirun, die Auswanderer, die waren alle zusammen mit Abu Bakr. Und Umar war dabei. Und Umar natürlich sagte, Umar sagte hier in diesem Zusammenhang, der hat gesagt, wenn jemand als Khalif tätig wird nach dem Propheten, dann gibt es keinen besseren als Abu Bakr. Und ich selber, wenn man mir gesagt hätte, du machst Khalif und Abu Bakr ist dabei, ich könnte das niemals akzeptieren für mich. Abu Bakr ist da und ich mache Khalif, das geht nicht. Dann hat er gesagt, Umar, Al-Muhajirun, das wird die Auswanderer aus Mekka, die kamen, die waren zusammen. Dann haben wir gesagt, dann hat Abu Bakr gesagt, wir gehen zu unseren Brüdern aus Medina. Das wird zu Al-Ansar, die Leute aus Medina, die Leute, die empfangen haben. Wir gehen zu ihnen und wir reden mit ihnen. Al-Ansar haben sozusagen sich versammelt, dass sie einen Khalif nach dem Propheten Muhammad bestimmen. Dann kamen Umar und Abu Bakr rein und die Ansar und die haben ihnen sozusagen, die haben mit ihnen gesprochen. Dann kamen Al-Ansar und die haben gesagt, ja, wir haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geholfen, wir haben ihn aufgenommen, wir haben ihn unterstützt und so weiter. Und Umar wollte reden, aber als er sah, dass Abu Bakr dabei war, Umar hat sich sozusagen geschämt zu reden, während Abu Bakr da ist. Das ist in unserer Religion eigentlich. Wenn man weiß, dass jemand mehr Wissen hat, dann redet man nicht. Dann lässt das dem anderen, der das Wissen hat, und der redet. Und Abu Bakr und Umar waren dabei. Als Umar Abu Bakr sah, der redet nicht, während Abu Bakr da ist. Weil Abu Bakr sozusagen das meiste Wissen in diesem Zusammenhang hat. Und Umar sagte Abu Bakr, war geduldiger. Und als er gesprochen hat, der hat sozusagen respektvoll gesprochen und die Leute haben ihm zugehört. Ich wollte reden, Abu Bakr sagte nein. Dann habe ich nicht gesagt und Umar sagte, und Abu Bakr hat mehr Wissen als ich gehabt. Der hat gesagt, Subhanallah, jedes Wort, Umar, sagt er jetzt, der hat gesagt, jedes Wort, was ich sagen wollte eigentlich, hat Abu Bakr gesagt. In seiner Rede. Und er hat ihnen gesagt, ihr wisst, dass diese Sache, dass die Khalifa aus Mekka oder aus den Quraysh sein muss. Und dann sagte Abu Bakr, ich werde vorschlagen, Umar und Abu Ubaidah. Umar oder Abu Ubaidah, die können Khalif werden nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, Subhanallah, seine Bescheidenheit, trotz dass er sozusagen geeignet ist und der ist der Beste dafür, der hat das Gebet geführt, während der Prophet am Leben war. Trotzdem hat er gesagt, Umar oder Abu Ubaidah können Khalif werden. Der hat das so Al-Ansar gesagt. Die Al-Ansar stand ein von ihnen, der die sagt, nein, ein sozusagen Fürst von euch und ein Fürst von uns, damit wir gleichberechtigt sind. Umar radwanallahu alayhi stand auf und er hat die Hand von Abu Bakr genommen. Und er hat gesagt, Abu Bakr, du hast sozusagen Treueid, dass du der Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bist. Und dann sagt er ihnen, der hat zu allen gesprochen, Umar, der hat gesagt, will jemand vor Abu Bakr sein? Dann haben alle gesagt, A'udhu billah. Das wird nein, auf keinen Fall. Und dann haben alle sozusagen Abu Bakr begrüßt und die haben ihn bestätigt als Khalif nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. So war die Geschichte. Und dann kamen die Leute und am nächsten Tag haben alle Leute, Abu Bakr sozusagen die Allgemeinheit, die haben alle Abu Bakr Treueid geleistet, dass er der Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ist. Unter anderem auch Ali ibn Abi Talib, unter anderem alle. Das bedeutet, barakallahu fikum, es gab Konsens diesbezüglich. Es gab Konsens diesbezüglich. Und ihr müsst aufpassen, liebe Muslime, liebe Brüder und Schwestern, weil manche lügen und sie sagen, Ali ibn Abi Talib hat kein Bay'ah, hat kein Treueid geleistet. Das stimmt nicht. Ali hat Treueid geleistet und er war mit dem mit dieser Entscheidung zufrieden und er hat das bestätigt und Ali hat selber gesagt, der Beste für die Khilafa war Abu Bakr Ridwanullahi alayhi. Am nächsten Tag dann, subhanallah, ist Abu Bakr auf Minbar gegangen, und er hat Allah lobpreist und er hat Allah gedanken für seine Gaben und dann sagte er, O Leute, subhanallah, O Leute, ich bin sozusagen jetzt derjenige, der euch führt und ich bin nicht der Beste von euch. Wenn ich gut mache, dann helft mir, unterstützt mich. Und wenn ich schlecht mache, dann bringt mich zurück zum richtigen Weg. Wahrheit zu sagen, ist Tugend. Und zu lügen, ist Verrat. Der Schwache ist bei mir stark, solange er sein Recht noch nicht bekommen hat. Und der Starke, der Tapfere ist bei mir schwach, solange er das Recht von den anderen nicht gegeben hat. Wenn Leute sich nicht mehr für Allah anstrengen, dann werden sie erniedrigt. Und wenn das Abscheuliche scheinbar wird, dann wird Allah dieses Volk bestrafen. Leistet mir Gehorsamkeit, wenn ich Allah Gehorsamkeit leiste und wenn ich dem Propheten Gehorsamkeit leiste. Wenn ich aber Allah und seinen Propheten keine Gehorsamkeit leiste, dann leistet mir auch keine Gehorsamkeit. Steht zum Gebet, möge Allah euch Barmherzigkeit schenken. Das war seine Rede. Allahu Akbar. Schaut mal, barakallahu fikum, was von einer Rede. Natürlich jetzt, die deutsche Sprache hilft mir nicht viel, dass ich das sozusagen gut übersetze, aber in der arabischen Sprache ist das so schön und so zusammengefasst, aber diese Wörter, derjenige, der zu sagen, der Recht hat, ist bei mir stark, der ist am stärksten, solange er sein Recht noch nicht bekommen hat, und derjenige, der so stark ist und der hat alles, der ist bei mir schwach, solange er die Rechte von den anderen nicht zurückgegeben hat, das ist die Gerechtigkeit. Und so war Abu Bakr radhiyallahu alayhi. Er hat das von Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam gelernt. Und so war Abu Bakr radhiyallahu alayhi. Alle Leute haben sozusagen das bestätigt, was seine Khilafa bestätigt, und sie waren hinter ihm, und er hat sehr viele gute sage ich jetzt, Werke geleistet, Radwanullah alayhi. Erstens, von den wichtigsten Sachen, was Abu Bakr gemacht hat, war, dass er die Armee mit Usama ibn Zayd verschickt hat, Radwanullah Ali. Zweitens, er hat den Islam verteidigt, indem er die Leute, die abgefallen sind von der Religion, indem sie manche von ihnen zum Islam zurückgebracht hat und gegen die anderen gekämpft hat. Die Leute, die den Islam verlassen haben und die Leute, die Az-Zakah verhindert haben, die wollten das nicht mehr geben. Und er hat Musaylam al-Kadhab, das war in seiner Zeit, dass dieser Musaylam, der behauptet hat, dass er Prophet wäre, in seiner Zeit wurde er getötet. Und in seiner Zeit von Abu Bakr, in der Zeit von Abu Bakr, wurde der Koran gesammelt. Das war der Anfang, dass man den Koran zusammen in einem Buch bringt. Barakallahu fikum. Bis hier werden wir, inshallah, bis hier werden wir bi'idhni ta'ala stoppen und das nächste Mal machen wir weiter bi'idhni ta'ala. Ich meine, ich möchte, dass wir so viel Informationen über Abu Bakr as-Siddiq bekommen. Und ich habe gesagt, unser Unterricht hier, dass wir über die Geschichte von Al-Khulafa, über die Geschichte von den gerechten Khalifen sprechen, den vier gerechten Khalifen sprechen, ist nicht, dass wir jetzt schöne Nachtsgeschichte erzählen, sondern Barakallahu fikum, das ist Religion und wir lernen so unsere Religion und wir versuchen sozusagen diese Leute zu diesen Leuten zu folgen und von ihnen zu lernen und die Liebe zu ihnen zu entwickeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen, auf dem Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von seinen gerechten Khalifen, noblen Gefährten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies als Belohnung geben. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Das nächste Mal habe ich gesagt, wir werden inshallah über diese große, sage ich jetzt, Ereignisse, die während der Khilafa von Abu Bakr passierten, sprechen bi'idhni ta'ala. Das erklären, inshallah, das fängt an mit die Armee von Usama und die anderen Sachen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.